Volk seit unvordenklicher Zeit. Gott schuf das Meer, die Stedinger den Deich. Hier ragt die Irminsul zum Himmel hoch empor. Die sturmzerzauste Esche über Sumpf und dem Moor. Dem alten Glauben treu und urheidnischen Bräuchen. Gepeitscht vom Sturm mit von den Wellen und der Flut. Alt angestammtes Recht und arteiges Blut. Hier sind sie ihre eigenen Herren. Allein, ohne Tribut an Kirchenfürsten, für des Kreuzes falschen Schein. Man nennt sie Ketzer in des Kaisers Acht, verhängt des Papstes Mann, Hunde des Herrn. Die schwarzen Mönche verkünden es im ganzen Land. Gottes Streiter und Kreuzfahrer, seiner Ehre strömen jetzt herbei. Bremens Bischof will ihr Blut, Stedingen ist brunnenfrei. Leuchtfeuer brennen auf den Deichen. Die freien Krieger stehen auf Wacht. Sie werden niemals von ihr weichen. Stedingen rüstet sich zur Schlacht. Die fremde Übermacht fällt ein. Ströme ungetrübten Blutes werden bald vergossen sein. Schnöde Knechtschaft oder Tod lautet nämlich ihre Wahl. Todesmutig stürzen sich die Hünen in den blanken Stahl. Fürchterlich wüten die Schwerter. Erbittert halten sie noch stand. Sie kämpfen löwengleich und stolz, trotzig bis in den Untergang. Leuchtfeuer brennen auf den Deichen. Herrhörner schallen durch die Nacht. Sie werden niemals von ihr weichen. In alten Esch wütet die Schlacht. Von Marmenfleisch schreitet durch Blut und Flammen, nicht um ihn herum geschart der letzte Haufen seiner Mannen. Es rufen uns die Götter, die wir noch heut verehren. Kein Krummstab und kein Kruzifix werden uns je bekehren. Drängte Nebelwallen, sie senkt ihren Trauermantel, alle sind gefallen. Im Todeskampf der Freien, das letzte Auge bricht. Stedingen stirbt, aber Stedingen fügt sich nicht. Stedingen stirbt, aber Stedingen fügt sich nicht. Leuchtfeuer brennen auf den Deichen. Herrhörner schallen durch die Nacht. Sie werden niemals von ihr weichen. Ein freies Volk stirbt heute Nacht. Leuchtfeuer brennen auf den Deichen. Erhören erschallen durch die Nacht. Sie werden niemals von ihr weichen. Ein freies Volk stirbt heute Nacht.